Abschnitt 20 von Interessante Kriminalprozesse Teil 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Martin Harbecke. Interessante Kriminalprozesse Teil 2 von Hugo Friedländer. Abschnitt 20 Prozess Leckert-Lützow Teil 2. Auf Antrag des Oberstaatsanwalts wurde der Brief des Angeklagten von Lützow an den Kriminalkommissar von Tausch verlesen. Daraus soll sich nach Ansicht des Oberstaatsanwalts ergeben, dass von Lützow den Bericht an von Tausch nicht zu seiner Verteidigung geschrieben hat, sondern als politischer Vertrauensmann des Kommissars von Tausch, dem er Mitteilungen machte, für welche er noch besonderen Dank und Anerkennung beanspruchen zu können glaubte. Auf Befragen des Verteidigers Rechtsanwalt Lubczynski erklärte Oberstaatsanwalt Drescher, dass nach seiner Kenntnis der Dinge der Polizeipräsident Veranlassung genommen habe, von Amts wegen Ermittlungen über die Verfasserschaft der Artikel anzustellen und damit Herrn von Tausch beauftragt habe. Herr von Tausch habe dann, wie schon öfter, wenn es sich um Ermittlungen in Pressangelegenheiten handelte, sich des Herrn von Lützow als seines Vertrauensmannes bedient. Herr von Tausch habe dann, wie anzunehmen sei, zu seiner eigenen Überraschung erfahren, dass von Lützow selbst der Verfasser der Artikel sei. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Lubczynski: Zu der fraglichen Zeit war Herrn von Tausch schon bekannt, dass von Lützow der Verfasser der Artikel war. Der Bericht, den von Lützow Herrn von Tausch über die Entstehung der Artikel erstattet hat, wurde verlesen. Darin sprach von Lützow allerdings von Informationen, die er Herrn von Tausch gebe und die von letzterem anerkannt und gewürdigt werden sollten. Es gab weiter ganz ausführliche Mitteilungen, wie Leckert sich ihm genähert und was er ihm alles in Bezug auf seine Beziehungen zu Herrn von Marschall und auf die Wahrheit der Artikel in der Welt am Montag gesagt habe. Leckert habe ihm auch gesagt, dass nach der Ansicht des Herrn von Marschall dieser Zeitungskrieg einen Entrüstungssturm gegen ihn, von Marschall, entfachen würde und dabei dem Kaiser, der am festesten im Sattel sitze, der am meisten angegriffen werde, so habe Herr von Marschall geglaubt, dass seine Stellung schließlich befestigt werden und er als unentbehrlich erscheinen würde. Von Lützow erwähnte auch in dem Bericht, dass dieser im Anschluss an frühere Berichte erfolge, dass er zuerst die Absicht gehabt habe, sich an Herrn von Marschall zu wenden, dass er dies aber nicht tun werde, ohne ihre Instruktion. Von Lützow suchte dies alles harmlos zu erklären und bestritt, dass er denunzieren wollte. Vorsitzender: Ein solches Verhalten macht den Eindruck, als wenn der Angeklagte als Polizeiagent handelte. Angeklagter: Er habe sich deshalb nicht an Herrn von Marschall gewendet, weil er wusste, dass er im Auswärtigen Amt nicht gelitten sei und weil der früher gegen ihn gerichtete Angriff von dort ausgegangen sei. Oberstaatsanwalt Drescher wies noch einmal darauf hin, dass der Angeklagte schon vorher an Herrn von Tausch geschrieben haben müsse, was aus seinen in dem Bericht enthaltenen Wendungen wie »Ich berichtete und berichte auch jetzt« und »im Anschluss an frühere Berichte« hervorgehe. Ferner habe der Angeklagte der Polizei geraten, nicht einen Schutzmann in Uniform zu Leckert zu schicken, denn dadurch würde letzterer gewarnt werden. Und das nenne der Angeklagte keinen Verrat. Der Angeklagte bemerkte, er habe sich vielleicht in der Angst, dass die Sache für ihn schlecht ablaufen würde, im Ausdruck vergriffen. Der Vorsitzende hielt dies für schwer vereinbar mit dem sonstigen, bestimmten Auftreten des Angeklagten und dessen journalistischer Gewandtheit. Vorsitzender: In Ihrem Berichte erwähnen Sie auch, dass Leckert behauptet habe, Herr von Marschall habe ihn in sehr gemütlicher Weise mit den Händen in der Hosentasche und bei einer Cognacflasche empfangen. Haben Sie wirklich geglaubt, dass ein so hoher Staatsbeamter einen so jungen Menschen in dieser Weise zu seinem Vertrauten machen wird? Von Lützow: Jawohl, aus meiner journalistischen Tätigkeit ist mir bekannt, dass die Regierung die verschiedensten Kanäle benutzt, um ihre Presszwecke zu verfolgen. Hat doch Graf Caprivi selbst gesagt, er nehme das Gute, woher es auch komme. Der Vorsitzende hielt von Lützow weiter vor, dass er gelegentlich der Untersuchung den Leckert wiederholt als einen ganz unglaubwürdigen Menschen bezeichnet habe und daher unmöglich so felsenfest seinen Mitteilungen vertrauen konnte. Angeklagter: Erst am 21. Oktober habe er Zweifel an der Glaubwürdigkeit des Leckert ausgedrückt, weil er sich überzeugt habe, dass er düpiert worden sei. Der Oberstaatsanwalt machte im Anschluss hieran auf den Widerspruch aufmerksam, der darin liege, dass der Angeklagte behauptete, er sei bête noire im Auswärtigen Amt und dann glauben machen wolle, dass er den ersten Artikel im Interesse des Herrn von Marschall geschrieben habe. Der Angeklagte gab auch hierüber gewundene Erklärungen, die immer wieder darin gipfelten, dass er den Leckert für einen durchaus glaubhaften Mann gehalten habe. Es sei ihm doch auch bekannt gewesen, dass über ähnliche Themata wiederholt Artikel in den verschiedensten Zeitungen erschienen seien, namentlich auch sehr scharfe Artikel in der Kölnischen Zeitung gegen den General von Hahnke und die Hofklicke. Die Behauptung, dass er den früheren Angestellten des Wolffschen Büros seinerzeit habe bestimmen wollen, ihm Russland berührende Nachrichten gegen Entgelt abzulassen, bestritt Angeklagter mit großer Entschiedenheit. Die Anklage behauptete ferner in einem Nachtrage, dass der Angeklagte von Lützow auch eines Tages in einem Gespräch, das er auf der Straße mit dem Vertreter des Hannoverschen Kuriers und der Tribuna, Redakteur Heller, gehabt, ihn und Leckert belastende Mitteilungen gemacht und speziell gesagt habe, vor 3 Wochen sei Herr von Marschall noch ganz derselben Ansicht gewesen wie der Artikel in der Welt am Montag, nun aber schicke er ihm alle Staatsanwälte auf den Hals, er werde es ihm jedoch schon anstreichen. Von Lützow bemerkte, Heller müsse ihn falsch verstanden haben. Auf nochmaliges Befragen des Oberstaatsanwalts erklärte von Lützow, dass er niemals von Herrn von Tausch beauftragt worden sei, über die Quellen gewisser Zeitungsartikel, die Verfasser und dergleichen Ermittlungen anzustellen und Herrn von Tausch Bericht zu erstatten. Der Oberstaatsanwalt fragte weiter, ob der Angeklagte von Lützow der Verfasser anderer sensationeller, unwahrer Artikel sei, speziell eines Artikels über den angeblich geschwächten Gesundheitszustand des Kaisers, sodann der sensationellen falschen Nachricht, dass, als der Kaiser in Schlesien weilte, Herr von Kotze aus der Festungshaft entlassen worden sei und sich vorübergehend in Breslau aufgehalten habe, endlich auch noch eines Artikels über den angeblich bevorstehenden Rücktritt des Fürsten Hohenlohe. Der Angeklagte gab nur in Sachen des Kotze-Artikels die Verfasserschaft zu. Die Nachricht habe sich nicht bewahrheitet, das komme öfter bei Journalisten vor. Für den Artikel habe er mehrere Quellen gehabt, der Ursprung liege in Breslau im Generalanzeiger. Er bekannte sich ferner zur Verfasserschaft eines in der Welt am Montag erschienenen Artikels »Der Kaiser und der General Bronsart« und gab zu, dass Leckert diesen selben Artikel der Frankfurter Zeitung angeboten habe. Der Oberstaatsanwalt folgerte auch hieraus die größte Intimität zwischen beiden Angeklagten. Weiterhin bestritt der Angeklagte die in der Voruntersuchung aufgestellte Behauptung des Dr. Plötz, dass er diesem bei Überreichung des ersten Artikels ehrenwörtlich versichert habe, er habe die Mitteilungen von Herrn von Marschall. Er habe nur von dem Gewährsmann gesprochen und ehrenwörtlich versichert, dass die Sachen aus dem Auswärtigen Amte stammen. Verteidigerrechtsanwalt Schmielinski verwahrte den Angeklagten Dr. Plötz gegen den Vorwurf des von Lützow, dass dieser gegen ihn einen Verrat begangen habe. Von Lützow habe die Ermächtigung erteilt, ihn als den Verfasser zu nennen. Verteidigerrechtsanwalt Dr. Lubczynski: Ich möchte von Herrn Dr. Plötz wissen, ob von Lützow nicht auch andere Artikel geschrieben hat, die sich durchaus bewahrheiteten. Angeklagter Dr. Plötz: Von Lützow hat nicht überwiegend falsche Nachrichten, sondern auch sehr wichtige, zutreffende gebracht, beispielsweise die zuerst stark bestrittene Nachricht von dem Rücktritt des Ministers von Berlepsch, die sich durchaus bestätigt hatte. Rechtsanwalt Dr. Lubczynski: Ist es dem Gerichtshofe bekannt, dass im Auswärtigen Amt viele Journalisten auch untergeordneter Art empfangen werden? Vorsitzender: Darüber wird mir morgen wohl Herr von Marschall Auskunft geben können. Rechtsanwalt Dr. Lubczynski: Ich kann aber nicht wissen, ob nicht Freiherr von Marschall aus öffentlich-rechtlichen Gründen die Beantwortung derartiger Fragen ablehnen wird. Oberstaatsanwalt Drescher. Demgegenüber kann ich die Versicherung geben, dass alle diese Fragen, die an die Beamten des Auswärtigen Amtes gerichtet werden, diesen keineswegs peinlich sein werden. Im Gegenteil, es besteht das größte Interesse für alle Beteiligten, die ganze Sache in breitester Öffentlichkeit zu verhandeln und Klarheit nach allen Seiten hin zu verbreiten. Rechtsanwalt Dr. Lubczynski behielt sich vor, bei der Vernehmung des Freiherrn von Marschall Fragen dahin zu stellen, ob sämtliche Kaiserreden dem Wolffschen Büro nicht durch einen Berichterstatter, sondern durch einen Herrn aus der Umgebung des Kaisers übermittelt werden und ob nicht alle Telegramme des Wolffschen Büros, welche auswärtige politische Angelegenheiten betreffen, vorher dem Auswärtigen Amt zur Verifizierung vorgelegt werden. Angeklagter Dr. Plötz, der alsdann vernommen wurde, versicherte, von Lützow habe ihm wiederholt die Versicherung gegeben, er sei zu einer bestimmt angegebenen Zeit von Herrn von Marschall empfangen worden. Er habe nicht den geringsten Zweifel gehabt, dass Herr von Marschall der Gewährsmann des Angeklagten von Lützow sei. Erst durch das entschiedene Dementi des Wolffschen Büros sei er auf den Gedanken gekommen, dass es sich vielleicht um einen Schlag gegen Herrn von Marschall handeln könnte. Er habe deshalb an Freiherrn von Marschall geschrieben und durch den wirklichen Legationsrat Dr. Hammann die Antwort erhalten, dass die Zweifel an der Richtigkeit der Mitteilung durchaus berechtigt seien. Er sei dann noch durch Herrn Dr. Hammann persönlich empfangen worden. Er habe Herrn von Lützow im Allgemeinen zugesagt, dass sein Name als Verfasser der von ihm gelieferten Artikel nicht genannt werden würde. In diesem wichtigen Falle habe er aber gleich erklärt, dass er ihn für die Richtigkeit dieses Artikels mit verantwortlich machen müsse. Er hätte Herrn Dr. Hammann aber den Namen des Herrn von Lützow auch noch nicht genannt, wenn dieser ihm nicht die Versicherung abgegeben hätte, dass über den Inhalt der Unterredung absolutes Stillschweigen beobachtet werden solle. Dies war Herrn Dr. Hammann unter dem Zwange der Zeugnispflicht nicht möglich. Herr Dr. Hammann habe ihm ja selbst auch noch verschiedene Mitteilungen bei dieser Gelegenheit gemacht. Er habe ihm unter anderem gesagt, dass seit Monaten gegen das Auswärtige Amt gehetzt und auf den Sturz des Herrn von Marschall hingearbeitet werde. Der fragliche Artikel sei nur ein Glied in dieser Kette. Vorsitzender: Wie kommt es dann aber, dass Sie trotz der Aufklärung, die Sie von dem Herrn Dr. Hammann erhalten haben, doch noch den zweiten Artikel aufgenommen haben? Angeklagter Dr. Plötz: Von Lützow ist trotz alledem dabei geblieben, dass die Mitteilung richtig sei. Er hat wiederholt ehrenwörtlich versichert, dass er die Meldung direkt von Herrn von Marschall habe und dass Herr Dr. Hammann der bekannte Beschwichtigungsrat des Auswärtigen Amtes sei. Ich forderte alsdann Herrn von Lützow in Gegenwart von Zeugen auf, doch noch einmal zu Herrn von Marschall zu gehen. Man hatte schon im Geheimen Vorkehrungen getroffen, um ihn zu beobachten, ob er wirklich in das Auswärtige Amt gehe. Der zweite Artikel wurde nur aufgenommen, nachdem zwei Stellen aus dem Manuskript gestrichen waren, und zwar lediglich zu dem Zweck, um noch näher darzulegen, worin die englischen Einflüsse ihren Grund haben sollten. Die Redaktion hat an diesen Artikel eine dementierende Bemerkung geknüpft und geglaubt, der Öffentlichkeit auch damit einen Dienst zu leisten, weil sie gewillt war, eventuell den Verfasser einer erfundenen Sensationsnachricht preiszugeben. Der Vorsitzende macht den Angeklagten von Lützow darauf aufmerksam, dass die Darstellung des Dr. Plötz eine weit größere Wahrscheinlichkeit für sich habe als die seinige. »Ich muss mich wundern«, fügte der Vorsitzende hinzu, »dass ein ehemaliger Offizier, der doch gewöhnlich sein Ehrenwort hochhält, in der Weise damit umgeht, wie Sie es getan.« Angeklagter von Lützow: »Ich kann nur behaupten, dass die Unterredung nicht diesen Verlauf genommen hat.« Vorsitzender: Antworten Sie nun klar und einfach. Haben Sie ehrenwörtlich erklärt, dass Sie die Notiz persönlich von Herrn von Marschall empfangen haben? Angeklagter: Nein, ich habe nur auf Ehrenwort erklärt, dass ich die Notiz von meinem Gewährsmann habe. Ich bitte, mir ebenso viel Glauben zu schenken wie Herrn Dr. Plötz. Ich bleibe dabei, dass ich weder direkt noch indirekt Herrn Dr. Plötz die Erlaubnis erteilt habe, meinen Namen zu nennen. Ich habe nie und nimmermehr behauptet, dass ich von Herrn von Marschall empfangen worden bin. Hätte mir Herr Dr. Plötz gesagt, dass er mich genannt habe, dann hätte noch alles geändert und der zweite Artikel verhindert werden können. Angeklagter Dr. Plötz versicherte dagegen, dass von Lützow ihm vor dem Erscheinen des zweiten Artikels geradezu gedroht habe, ihm die Suppe gehörig einbrocken zu wollen, wenn er den Artikel nicht brächte. Zeugen dafür seien die Redakteure Holländer und Dr. Martin Langen. Angeklagter: Leckert erklärte auf Befragen, es sei unwahr, dass er von Lützow gesagt habe, er sei von Herrn von Marschall empfangen worden. Er habe nur behauptet, Herrn von Marschall würde die Lancierung der Nachricht sehr angenehm sein. Hierauf wurde der Angeklagte Berger vernommen. Angeklagter Berger bestritt, dass die Staatsbürgerzeitung die Absicht gehabt habe, Beleidigungen auszusprechen. Sie haben nur gegen das seltsame Treiben und die Misswirtschaft der Reichsoffiziösen Front machen zu müssen geglaubt, die in den Reichsämtern aus- und eingehen, wie beispielsweise die Vertreter der Kölnischen Zeitung, und dann in ihren Blättern eine Hetze gegen die nähere Umgebung des Kaisers betreiben. Die Artikel sollten nur dazu beitragen, dass die ganze offiziöse Quertreiberei einmal ganz aufgedeckt werde. Die Mutmaßung, dass Herr von Marschall oder Prinz Hohenlohe die Hintermänner der Aktion gegen den Grafen zu Eulenburg seien, sei einem Bericht des Angeklagten Völmer entnommen, um darzutun, wie weit die Dinge bereits gediehen seien, wenn schon solche Korrespondenzen derartige Mutmaßungen aussprechen. Angeklagter Völmer erklärte, dass er eine Rücksprache mit Leckert Senior über die Verhaftung seines Sohnes gehabt habe. Dabei habe ihm dieser die Mutmaßung ausgesprochen, wie sie ihm vom Angeklagten von Lützow unterbreitet worden war. Der letzte Angeklagte, Leckert Senior, behauptete, dass er von der Art der journalistischen Tätigkeit seines Sohnes keine nähere Kenntnis gehabt habe. Er habe von der Verhaftung seines Sohnes erst nach einigen Tagen erfahren und den Angeklagten von Lützow aufgesucht. Dabei habe dieser ihm gesagt, dass der Sohn nun doch einmal sein Ehrenwort bezüglich der Geheimhaltung seiner Gewehrsmänner gegeben und ihn gefragt habe, ob er denn darüber nichts wisse. Es würde doch sehr wirkungsvoll sein, wenn man nun so hintenrum den Gewehrsmann des Sohnes nennen könnte. Er habe weiter gefragt, ob der Sohn nicht mal den Namen des Prinzen Hohenlohe oder des Herrn von Marschall genannt habe. Letzteres habe er bejahen können. Er habe Völmer keine Veranlassung zu so positiver Mutmaßung gegeben. Am folgenden Tage fragte der Vorsitzende den Angeklagten Dr. Plötz, ob von Lützow ihm einmal einen Artikel über das Befinden des Kaisers angeboten habe. Dr. Plötz: Jawohl, ich habe aber den Artikel nicht aufgenommen, weil ich als Arzt den Inhalt nicht für medizinisch zutreffend hielt. Oberstaatsanwalt Drescher: Um alle Missverständnisse zu vermeiden, muss gesagt werden, dass es sich um den in der Presse mehrfach aufgewärmten Klatsch von einem Ohrenleiden seiner Majestät handelte. Leckert Senior erklärte auf Befragen, dass nach seiner Meinung von Lützow ihm gegenüber keine Komödie spielte, sondern tatsächlich an das Vorhandensein eines Gewehrsmannes glaubte. Oberstaatsanwalt Drescher: Ich möchte den Angeklagten von Lützow ganz bestimmt fragen, ob er von dem Kommissar von Tausch den Auftrag erhalten habe, Ermittlungen nach der Autorschaft eines Artikels der Münchner Neuesten Nachrichten anzustellen, welcher sich mit der Militärstrafprozessnovelle beschäftigte und ganz zu Unrecht gegen den damaligen Minister von Köller ausgebeutet wurde, dem man fälschlich den Vorwurf der Indiskretion machte. Von Lützow: Er erinnere sich nicht eines Artikels der Münchner Neuesten Nachrichten, sondern nur eines solchen im Hannoverschen Kurier, der von dem Redakteur Heller herrühren sollte. Er habe einen Auftrag zur Auskundschaftung von Herrn von Tausch weder direkt noch indirekt erhalten, kenne ihn aber schon längere Zeit und wisse nicht, ob er ihm gesprächsweise etwas über den Verfasser mitgeteilt habe. Oberstaatsanwalt: Ich habe nichts weiter anzuführen, glaube aber, dass dem Angeklagten von Lützow das Material noch zeitig genug in die Erinnerung gebracht werden wird. Als erster Zeuge wird der Berichterstatter des Wolfschen Büros de Graal vernommen. Das Wolfsche Büro hatte ein Interesse daran, die Depesche über den Verlauf des Diners so bald wie möglich in einem Vorbericht zu erhalten. Er habe, als der Zar seine Tischrede mit ziemlich leiser Stimme hielt, geglaubt, verstanden zu haben, que mon père. Der Ausdruck erschien ihm im ersten Augenblick etwas fremdartig, obgleich er wusste, dass auch Kaiser Alexander III. Bei einer Tischrede die Worte des Kaisers Wilhelm I. ähnlich mit einem Hinweis auf die traditionellen Freundschaftsbeziehungen zwischen beiden Höfen erwidert hatte. Er, Zeuge, habe zu seiner Sicherheit den Stenografen gefragt, der die Worte ebenso verstanden zu haben glaubte. Er habe dann jedoch versucht, Herrn von Lucanus zu sprechen, was ihm aber nicht sofort gelang. Die Feststellung solcher Tischreden allerhöchster Personen geschehe niemals durch das Hofmarschallamt, sondern durch das Zivilkabinett. Er sei an jenem Tage sehr abgespannt gewesen und habe zu seinem großen Bedauern den Fehler begangen, den von ihm verstandenen Text in dem Vorbericht hierher zu telegrafieren. Er habe aber sofort, als er den richtigen Text erhielt, diesen ohne jeden Verzug seinem Büro übermittelt. Durch Befragen des Rechtsanwalts Dr. Luczynski wurde festgestellt, dass das Wolffsche Büro den Wortlaut einer Kaiserrede niemals erhält, ehe sie nicht dem geheimen Zivilkabinett vorgelegen hat, und dass es das erste Mal war, dass der Zeuge in dieser Form selbstständig einen Vorbericht über eine Kaiserrede telegrafierte. Der Verteidiger erklärte es für sonderbar, dass in einer so hochpolitischen Angelegenheit Herr von Lucanus und der Zeuge, die doch dabei aufeinander angewiesen seien, sich vor Absendung des Telegramms nicht zu treffen vermochten. De Graal erwiderte, er sei nicht in demselben Saale gewesen, deshalb konnte ihn Exzellenz von Lucanus unmöglich treffen. Um die Glaubwürdigkeit des Zeugen zu prüfen, richtete Rechtsanwalt Luczynski einige Fragen an ihn, die sich auf die Raumverhältnisse des Breslauer Schlosses bezogen und darauf hinausliefen, dass der Zeuge an seinem Standorte schwerlich überhaupt etwas von der Rede des russischen Kaisers habe hören können. Der Zeuge erklärte noch, dass er den Hofmarschall Grafen zu Eulenburg überhaupt erst am Sonntag, dem 5. September, gesprochen habe, um von ihm zu erfahren, wen der Kaiser von Russland empfangen habe. Oberstaatsanwalt, damit erledigt sich wohl die Behauptung, dass Graf zu Eulenburg Ihnen den falschen Text in die Feder diktiert habe. De Graal, das ist eine vollständig erfundene Behauptung. Jeder Journalist von Fach weiß, dass ich meine Hofberichte nicht vom Hofmarschallamt, sondern vom diensttuenden Flügeladjutanten erhalte und dass der Text solcher Reden lediglich vom geheimen Zivilkabinett und niemals vom Hofmarschallamt ausgefertigt wird. Ich wiederhole, dass ich seit 30 Jahren im Dienste des Wolffschen Büros stehe und hier infolge Übermüdung ein Versehen begangen habe, das ich ungemein bedauere. Auf weiteres Befragen bemerkte der Zeuge noch, unser Kaiser pflegt die Reden, die er im Inlande hält, frei zu sprechen. Die Reden werden von einem Stenografen aufgenommen und alsdann der Wortlaut im geheimen Zivilkabinett festgestellt. Angeklagter von Lützow. Angesichts der räumlichen Verhältnisse des königlichen Schlosses in Breslau war es Herrn de Graal unmöglich, von seinem Standort überhaupt etwas zu hören. Eine große Anzahl deutscher, russischer und französischer Blätter haben gemeldet, der Text habe «Que mon père» gelautet, dass dieser Text aber nicht gefallen habe, ebenso wie auf russischer Seite der Hinweis des Kaisers Wilhelm auf die Waffenbrüderschaft von 1813 bis 1815 nicht bequem war und dass deshalb der abgeänderte Text zustande gekommen sei. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Luczynski, ich verweise darauf, dass der Herr Zeuge die Rede des russischen Kaisers so verstanden hat, wie sie in Wirklichkeit gehalten worden ist. Nur gerade am Schluss ist ihm ein Irrtum passiert. Chefredakteur der täglichen Rundschau Heinrich Rippler bekundete als Zeuge, Leckert kam zum ersten Male Ende August in die Redaktion der täglichen Rundschau. Er stellte sich als Berichterstatter vor und bat um Aufnahme seiner Artikel mit dem Bemerken, dass er vorzügliche Verbindungen habe. Meines Wissens nach habe ich nur zwei kleine Artikel von Leckert aufgenommen. Als Leckert sich beschwerte, dass so wenig von ihm genommen werde, bemerkte ich ihm, Nachrichten, deren Quelle der Redakteur nicht kenne, verlieren an Wert. Darauf versicherte Leckert auf Ehrenwort, er sei vom Staatssekretär von Marschall empfangen worden und dieser habe auf die Veröffentlichung seiner Artikel besonderen Wert gelegt. Leckert warf überhaupt sehr mit seinem Ehrenwort herum. Nach Erscheinen des bekannten Artikels in der Deutschen Tageszeitung kam Leckert wieder in die Redaktion der täglichen Rundschau und erklärte in voller Entrüstung, dass er den Inhalt des ersten Artikels in allen Punkten aufrecht halte. Er werde es der Redaktion der Deutschen Tageszeitung schon besorgen. Die Nachricht von der Beurlaubung des Herrn von Kotze bewahrheitete sich ebenfalls. Er habe Herrn von Kotze selbst in Breslau gesehen. Leckert identifizierte sich stets mit von Lützow. Ich gewann den Eindruck, dass auch der erste Artikel in der Welt am Montag vollständig von Leckert herrührte. Leckert hat sich offenbar in großprahlerischer Weise mit fremden Federn geschmückt, denn von Lützow sagte bei Wiedererzählung einzelner von Leckert gemachten Mitteilungen wiederholt, alles Schwindel. Von Lützow behauptete außerdem, dass einige Artikel, wie zum Beispiel der über Herrn von Kotze, deren Autorschaft Leckert in Anspruch nahm, von ihm verfasst worden seien. Von Lützow gab der Vermutung Ausdruck, dass Leckert wahrscheinlich einen Gewährsmann habe, dieser gehöre aber nicht zu den höheren Beamten. Leckert, so sagte von Lützow, sei ein Schwindler, den man preisgeben müsse. Ich hatte den Eindruck, dass Leckert nur ein Werkzeug des Angeklagten von Lützow sei. Angeklagter Leckert gab auf Befragen zu, dass der Artikel über Herrn von Kotze von Lützow herrühre. Dieser habe ihm aber ganz bestimmt versichert, dass er von Kotze selbst in Breslau gesehen habe. Er, Leckert, gebe auch zu, dass er sich fälschlich für den Verfasser des Bronsart-Artikels, Herrn Rippler, gegenüber ausgegeben habe. Er war aber von Lützow dazu autorisiert. Von Lützow bestätigte das. Chefredakteur Rippler: Leckert hat auch einen Berlepsch-Artikel fälschlich als sein Geistesprodukt ausgegeben. Tatsächlich hat diesen Artikel von Lützow verfasst. Die Intimität der beiden geht auch daraus hervor, dass von Lützow immer ganz genau unterrichtet war, was Leckert tat. Leckert hat wiederum alles, was von Lützow erlebt hat, stets als Selbsterlebtes dargestellt. Dazu gehören auch seine angeblichen Beziehungen zu dem Kriegsminister von Bronsart. Leckert: Ich hatte niemals Beziehungen zu dem Kriegsminister von Bronsart. Vorsitzender: Angeklagter, ist bei Ihnen vielleicht eine starke Renommisterei mit im Spiele? Leckert: Das gebe ich als möglich zu. Oberstaatsanwalt: Ist vielleicht die Behauptung von der vom Herrn Reichskanzler gewährten Audienz auch auf diese Neigung zurückzuführen? Leckert: Nein, die Mitteilung über die Begegnung mit dem Reichskanzler halte ich voll aufrecht. Unter allgemeiner Spannung erschien hierauf Reichskanzler Fürst zu Hohenlohe, Schillingsfürst, als Zeuge. Vorsitzender: Der Gerichtshof ist genötigt gewesen, eure Durchlaucht als Zeugen laden zu müssen, da der Angeklagte Leckert behauptet, von eurer Durchlaucht in Breslau zu kurzer Unterredung empfangen worden zu sein. Zeuge: Ich kann keine bestimmte Auskunft geben. Ich weiß, dass ich im Vorzimmer meiner Wohnung in Breslau einen jungen Mann gesprochen habe, der vielleicht der Angeklagte Leckert gewesen ist. Was er mir gesagt hat, weiß ich nicht mehr. Ebenso wenig, was ich ihm gesagt habe. Ich habe aber meinen Kammerdiener gefragt, ob ihm von dieser Begegnung noch etwas im Gedächtnis geblieben ist. Nach dessen Erinnerung wurde, als ich mich ankleidete, um ins königliche Schloss zur Galatafel zu gehen, an der Tür geklopft. Der Kammerdiener öffnete und sah einen jungen Mann, der eine Karte und eine Manöverkarte vorzeigte und von mir empfangen sein wollte. Ich ließ dem jungen Mann sagen, dass dies nicht angehe. Er bemerkte aber, dass er mir sehr wichtige Mitteilungen zu machen habe. Als ich aus meinem Zimmer trat, fand ich den jungen Mann im Vorzimmer. Er teilte mir etwas mit, ich kann jedoch mit Sicherheit darüber keine Auskunft geben. Vorsitzender: Fragten eure Durchlaucht vielleicht den jungen Mann noch irgendetwas? Zeuge: Er teilte mir etwas mit. Ich habe an ihn vielleicht auch eine Frage gerichtet. Oberstaatsanwalt: Richtete der junge Mann an eure Durchlaucht vielleicht die Frage, wer Nachfolger des Fürsten Lobanow sein werde? Zeuge: Das ist möglich, da die Sache damals durch die Zeitungen ging. Ich hätte aber schwerlich etwas antworten können, da mir nichts darüber bekannt war. Leckert: Ich richtete an eure Durchlaucht eine Frage über die Aussichten des Grafen Kapnist als Nachfolger des Fürsten Lobanow. Zeuge: Das ist möglich. Ende von Abschnitt 20. Aufgenommen von Martin Harbecke.